Ich glaube, dass weder Sie noch Avdotja Romanowna sich besonders aufzuregen brauchen. Es sei denn, Sie wollten mit ihm in Verbindung treten. Was mich anbetrifft, so passe ich auf und suche jetzt festzustellen, wo Svidrigailov abgestiegen ist. »Ach, Pjotr Petrowitsch, Sie glauben nicht, wie Sie mich jetzt erschreckt haben«, fuhr Pulcheria Alexandrowna fort. »Ich habe ihn bloß zweimal gesehen. Er erschien mir schrecklich furchterregend. Ich bin überzeugt, dass er die Ursache von Marfa Petrownas Tod ist.« »Darüber lässt sich vorerst noch nichts Abschließendes sagen, aber ich habe zuverlässige Nachrichten erhalten. Ich bestreite nicht, dass er vielleicht den Gang der Dinge sozusagen durch den moralischen Einfluss von Kränkungen beschleunigt hat. Was sein Benehmen und überhaupt seinen sittlichen Charakter angeht, bin ich mit Ihnen völlig einig. Ich weiß nicht, ob er jetzt reich ist und was Marfa Petrowna ihm hinterlassen hat. Das werde ich in kürzester Zeit erfahren. Aber hier in Petersburg wird er selbstverständlich, wenn er nur einigermaßen mit Mitteln versehen ist, sofort wieder seinen alten Gewohnheiten nachgehen. Er ist der ausschweifendste, lasterhafteste und verdorbenste Mensch von allen seiner Art. Ich habe einen triftigen Grund anzunehmen, dass Marfa Petrowna, die das Unglück hatte, sich in ihn zu verlieben und die ihn vor 8 Jahren von seinen Gläubigern freikaufte, ihm auch in anderer Hinsicht geholfen hat. Einzig und allein dank ihrer Bemühungen und Opfer wurde eine Strafsache mit einem Beigeschmack von bestialischem und sozusagen fantastischem Seelenmord vertuscht, für die er mit größter Wahrscheinlichkeit nach Sibirien verschickt worden wäre. Sehen Sie, so ist dieser Mensch, wenn Sie es wissen wollen.« »Ach, mein Gott!« rief Pulcheria Alexandrowna aus. Raskolnikow hörte aufmerksam zu. »Ist es wahr, was Sie da sagen, dass Sie darüber genaue Nachrichten besitzen?« fragte Dunja streng und eindringlich. »Ich erzähle nur, was ich mit eigenen Ohren von der verstorbenen Marfa Petrowna im Vertrauen gehört habe. Ich muss bemerken, dass diese Sache vom juristischen Standpunkt aus sehr dunkel ist. Hier lebte und scheint auch jetzt noch eine gewisse Röslich zu leben, eine Ausländerin, eine kleine Wucherin, die sich aber auch mit anderen Geschäften befasst. Zu dieser Röslich stand Herr Svidrigailov seit langem in einem sehr nahen und geheimnisvollen Verhältnis. Bei der Röslich wohnte eine entfernte Verwandte, eine Nichte, glaube ich, ein taubstummes Mädchen von 15 oder 14 Jahren, die von dieser Röslich grenzenlos gehasst wurde. Jedes Stück Brot soll sie ihr vorgeworfen und sie sogar unmenschlich geschlagen haben.